umhüllt dich die lichten Gebilde drum nicht. Sie üben im Stillen manch heilsame Pflicht, sie üben im Stillen manch heilsame Pflicht. Sie wallen hoch oben in Engelgestalt, sie leuchten dem Pilger durch Heiden und Wald. Sie schweben als Boten der Liebe umher und tragen oft Küsse weit über das Meer und tragen oft Küsse weit über das Meer. Recht mild ins Gesicht und säumen die Tränen mit silbernem Licht und weisen von Gräbern gar tröstlich und hold und hinter das Blaue mit Fingern von Gold und hinter das Blaue mit gesegnet die strahlige Schau und leuchtet mir lange noch freundlich und klar. Und wenn ich eins liebe, seid hold im Verein, seid hold im Verein und euer Geflimmer lasst segen und sein und euer Geflimmer lasst segen.